Bevor das Ende kam, empfingen wir noch zwei weitere Testpersonen. Die sechste, eine Frau namens Annette Crosby, wachte von den eigenen Schreien auf. Als sie sich beruhigt hatte, sagte sie, sie habe von dem roten Haus geträumt und die grüne Tür geöffnet, und dann könne sie sich an nichts mehr erinnern als Dunkelheit und Wind, einen Gestank und eine körperlose Stimme, die ein Wort gesprochen hatte, was wie Tantulla oder Tamtusha klang. Sie hatte große Angst und sagte, dass sie nicht mehr von dem Haus träumen wolle, selbst für weitere $800 nicht, oder 8000. Elgins Scheck nahm sie trotzdem. Immerhin hatte sie ihn sich verdient. Dann kam Bert Devereaux, ein Mathematiklehrer an der katholischen St. Dominic-Schule in Lewiston. Er füllte die Einverständniserklärung aus, doch bevor er sie unterzeichnete, hatte er noch ein paar Fragen, mehr als die anderen, was das leichte Hypnotikum anging, das er einnehmen solle. Nachdem ihm Elgin alles zu seiner Zufriedenheit beantwortet hatte, unterschrieb er, legte sich auf die Couch und trank die klare Flüssigkeit aus dem Reagenzglas. Ich nahm mit dem Block auf dem Schoß vor dem Einwegspiegel Platz. Elgin setzte sich an die Konsole und ließ die Musik laufen. Mr. Devereaux betrachtete das Bild des roten Hauses mit der grünen Tür. Schließlich fielen ihm die Augen zu und er ließ die Hand sinken, mit der er das Bild hielt. Alles war zuerst so wie bei den anderen Testpersonen und dann nicht mehr. Ich saß auf dem Stuhl, Elgin stand neben mir, 10 Minuten vergingen. Mit geschlossenen Augen streckte Devereaux die Hand nach dem Stift aus, der auf dem Block lag, ließ sie aber wieder sinken. Er ballte die Hand zur Faust und entspannte sie wieder, dann hob er die andere Hand zu einer schnellen Bewegung. Um 15.29 Uhr notierte ich in normaler Schrift, Dev hebt rechte Hand und ballt sie zur Faust und schlägt damit gegen die eigene Wange. »Er will sich aufwecken«, sagte ich. Devereaux zitterte am ganzen Leib, als hätte er Schüttelfrost. Die Beine zappelten wie wild, er drückte den Rücken durch, hob die Hüfte von der Couch und ließ sie wieder fallen. Mit den Füßen vollführte er einen Stepptanz, und aus dem Mund kamen »Mum, mum, mum« Geräusche, als hätte er mit Speichel verklebte Lippen und wollte trotzdem dringend etwas sagen. »Wir müssen ihn aufwecken.« »Augenblick.« »Um Himmels Willen, Elgin! Augenblick!« Die Polaroid-Kameras blitzten, die kleinen Motoren surrten, die sich bereits entwickelnden Bilder flatterten auf unserer und auf seiner Seite auf den Boden. Seine Lider spannten sich immer weiter. Die Augen darunter mussten inzwischen beinahe Golfballgröße erreicht haben, so als hätte man eine hydrostatische Flüssigkeit hineingespritzt. Die Lider öffneten sich nicht, sie platzten auf. Devereaux' Augen waren grau gewesen, diejenigen, die nun immer weiter aus ihren Höhlen quollen, waren totenschwarz. Sie entwuchsen seinem Gesicht wie Tumore. Elgin umklammerte meine Schulter, ich spürte seinen Griff kaum, keiner von uns fragte den anderen, was hier vor sich gehe, und das nicht etwa, weil wir es nicht glauben konnten, wir glaubten es sehr wohl, auch wenn vor unseren Augen genauso gut eine Lokomotive mit Volldampf aus dem Kamin hätte schießen können. Devereaux schrie, seine Augäpfel barsten, und dünne Tentakel flatterten daraus hervor wie die Härchen einer schwarzen Pusteblume. Obwohl nicht der geringste Luftzug im Raum herrschte, neigten sie sich dem Einwegspiegel zu, als hätten sie uns dahinter erspürt. »Oh mein Gott«, sagte Elgin. Die Kameras blitzten, die schwarzen Tentakel lösten sich von den schwarzen Kugeln, die sie geboren hatten, und schwebten auf uns zu. Dabei bildeten sie eine kleine Wolke, die immer weiter zusammenschmolz und sich auflöste.